verschwommene Floskeln, langen Weg hinter mir. Mein Ziel nie gefunden, das Leben im Jetzt und Hier. Der Rückzug von euch allen mich am Leben noch hält. Der Vorhang wird fallen, dann seht ihr die wahre Welt. Die wahre Welt. Dann seht ihr die wahre Welt. Ich bin am Leben, doch auch irgendwie tot. Du musst dir hassen für dein tägliches Brot. Ich weiß nicht weiter, befinde mich in einem Sog. Und kein Rettungsboot, das mich vor der Talfahrt bewahrt. Jeden Tag denk ich endlos einfach nach. Über dies, über das, für mich oft im Stich gelassen. Von falschen Freunden und angeblichen Hassen. Doch ich packe meine Sachen, auch ohne diese Menschen. Mein Vertrauen zu blenden macht mich am Ende nur stärker. Das Leben ist mein Lehrer, der mir immer neue Lektionen erteilt. So lange schon verweilt der Wunsch, mich von allem zu lösen. Und mir scheint immer mehr, es sei vonnöten. Verschwommene Floskeln, langen Weg hinter mir. Mein Ziel nie gefunden, das Leben im Jetzt und Hier. Der Rückzug von euch allen mich am Leben noch hält. Der Vorhang wird fallen, dann seht ihr die wahre Welt. Dann seht ihr die wahre Welt. Der Vorhang auf, Vorhang zu, auf welcher Seite stehst du? Ich hab schon viel zu viel gesehen in meinem verdammten Leben. Und es scheint mir einfach besser, mich von allem loszusagen. Stell mir bitte keine Frage, denn Antworten will ich nicht geben. Jeder soll sein Leben leben, aber mir nicht zu nah treten. In einer Ellbogengesellschaft gefreut sich alleine durch. Es ist die Furcht vor dem Versagen, doch was zählt, sind nicht die Worte, sondern einfach nur die Taten. Du hältst dich an Vorgaben, doch ich tanze aus der Reihe. Ihr lebt nach stumpfen Regeln, ich bevorzuge das Freie. Von mir aus auch ganz alleine, dann legt mir keiner Steine in den Weg, den ich bestreite. Früher Freunde, heute keine.